Im Vorgefühl eines glücklichen Endes stockte dem ehemaligen Zöllner das Herz. Der Mann, der in der fünften Leidensstunde der Schächer den Berg hinaufstieg, war der in Begleitung eines Melders aus Jerschalaim herbeigesprengte Kommandierende der Kohorte. Der Tribun lenkte seine Schritte zu dem Mann auf dem dreibeinigen Schemel. Dieser erhob sich höflich. Leise sprach der Tribun auf ihn ein. Dann gingen die beiden zu den Kreuzen. Der Chef der Tempelwache schloss sich ihnen an.